WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da, melden unsere Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer montags. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt David und ist 27. Hallo David. Hallo Domian. Also, richtig ausgesprochen erstmal David. Und David, bitte um Entschuldigung. Kein Problem. David, 27. Ja. Warum David und nicht David? Ich habe irische Vorfahren aus der Abstammung. Ah, okay. Dann ist das gebeugt. Jawohl. Ich habe mich lange durchgerungen, um mal anzurufen. Und zwar möchte ich einfach von dir mal einen Ratschlag haben. Ich hatte, als ich 20 Jahre alt war, einen Fahrradunfall und bin mit einem Auto sehr heftig zusammengestoßen. Mhm. Mir drang dann die Stange des Fahrradlenkers durch den Bauch, wodurch ich eine längere Operation hatte. Musste dann auch eine künstliche Bauchhand eingesetzt bekommen. Mhm. Und gleichzeitig schlug ich mit dem Hoden sehr stark auf die Fahrradstange auf. Mhm. Was ich aber erst nach der OP bemerkbar machte, indem ich an mir runterschaute und feststellte, da ist ein Hoden schwarz. Das hat vorher niemand gemerkt. Mhm. Ja, das Ende des Lieds war es dann. Die haben das nicht im Krankenhaus gemerkt, dass da was... Die haben nur die Verletzungen oberhalb des Bauchnabels, wo die Stange durchgedrungen ist. Die haben stark geblutet, die haben die dann zugenäht und eine Bauchwand eingesetzt, zwar aus einem künstlichen Stoff. Okay, aber man untersucht dann doch alles im OP und guckt sich das an. Ja, sowas ist erst nach einer gewissen Zeit festzustellen, wenn der anfängt, sich zu verfärben. Mhm, und zwar dreht der Hoden sich dann und durch die Drehung fehlt die Blutversorgung, er stirbt dann ab, ja. Mhm. So, und als ich das dann gemerkt habe selbst und mich gemeldet habe auf der Station, dann war es dann schon zu spät und der Hoden musste entfernt werden. Was genau hast du denn gesehen? Du kannst den Hoden an sich ja nicht sehen. Also die äußere Haut des Hodens war richtig bläulich-schwarz verfärbt, wie so ein starker Bluterguss. Okay, also die Haut des Hodensacks. Genau, korrekt. Ja, okay. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann kurz darauf wurde der Hoden dann entfernt. Ja. Und zum dortigen Zeitpunkt war es dann keine große Frage, ob da ein Implantat oder was reinkommt, sondern der wurde einfach rausgemacht. Und seitdem lebe ich also mit einem Hoden und der andere Hodensack klafft also quasi leer, wie so ein großer Hautfetzen, ja. Ja. Jetzt mittlerweile sind 7 Jahre vergangen. Ja. Und hat das Auswirkungen auf deine Sexualität? Genau, das ist jetzt den Rat, um den ich dich mal fragen möchte. Ich war bei mehreren Psychologen, ich habe Traumatherapie gemacht, Gespräche, habe es mit autogenem Training versucht, Biofeedback-Therapie, all die Dinge. Die Ärzte wollten da irgendwann auch Medikamente ausprobieren, um das psychisch in die Reihe zu bekommen, was ich aber abgelehnt habe. Mhm. Es ist also einfach die Sache, ich habe Erektionsprobleme seitdem. Mhm. Auch mit dir alleine? Nein, mit mir alleine gesagt, absolut überhaupt nicht. Das heißt, es funktioniert alles perfekt? Ganz genau. Du hast die Erektionsprobleme deshalb, weil du dich dann vor deiner Partnerin schämst? Ganz genau, korrekt. Weil ich mir so ein Minderwertigkeitsgefühl habe. Ja. Da ist etwas nicht normal. Ich bin nur noch so ein halber Mann. Mhm. So fühlt man sich dann. Ich denke... Also rein organisch kann man wunderbar mit einem Hoden leben. Man ist auch fortpflanzungsfähig mit einem Hoden und kann auch die Sexualität genießen. Jetzt frage ich ganz spontan, David, wieso hast du dir nicht ein Implantat nachträglich einoperieren lassen? Ja, also nachträglich ist es kein medizinischer Grund, das müsste ich also selbst tragen. Mhm. Und das ist jetzt der Rat, in den ich dich frage. Ich habe also viele Probleme mit der Partnerin. Ich bin also momentan Single und in jeder Beziehung, in der ich war, ist es daran gescheitert, einfach am Kopf, ja. Selbst wenn ich mir gesagt habe, wir machen das Licht aus, war ja immer noch der Gedanke da, man kann das ja fühlen, dass da etwas nicht normal ist. Ja, ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Gut, irgendwann haben dann die Frauen dann auch gemerkt, ja, mit dir stimmt was nicht, du hast da Probleme, ich verlasse dich oder ich wollte dann auch erst gar nicht mehr in die Sexualität übergehen. Was? Und jetzt stehe ich vor dem Punkt, ob ich mir so ein Implantat machen lassen soll. Würde ich sofort machen. Das Implantat kostet mich knapp 1800 Euro, die ich selbst tragen müsste. Was ja noch, Frage, was ja noch im Rahmen ist. Ja, klar, das wäre aufzubringen für mich. Die Frage wäre halt, wie ich mich einschätze, wenn ich so ein Implantat drin habe, weiß ich immer noch, es ist etwas nicht normal mit mir. Das fühlt sich dann auch nicht so an wie in echt. Ich meine, bei einer Frau fühlt man es ja auch, ob die ein Implantat in der Brust hat oder nicht. So wird es beim Mann genauso sein. Lass dir doch mal so ein Ding vorführen. Dann kannst du es mal anfassen. Habe ich schon, habe ich schon. Und wie fühlt sich das an? Nicht echt, viel zu fest, viel zu hart. Gibt es die nicht weicher? Bitte? Gibt es die nicht weicher? Nee, die gibt es in verschiedenen Größen, aber nur in einer festen Konsistenz. Ja. Und ich denke mir halt einfach, es bleibt einfach etwas nicht Normales. Ich habe auch dann beim Urologen mir einen Agilitätstest machen lassen, also wie fruchtbar ich noch bin mit dem einen Hoden, der verbleibt. Und der Urologe sagt, ja, auch einmotorige Flugzeuge können fliegen. Klar. Eine restverbleibende Agilität von 35% ist leider nur vorhanden in dem anderen Hoden. Und jetzt mit 27 stelle ich mir halt die Frage, Familienplanung, gehe ich wieder in eine Beziehung ein? Und vor allem müsste ich, das habe ich mit mir ausgemacht, wenn ich ein Implantat mir setzen lasse, mit diesem Geheimnis leben. Weil wenn ich das wieder in einer Partnerschaft anbringen würde oder offenbaren würde, dann wäre ich am gleichen Punkt wie jetzt. Also nochmal zu dem Implantat. Fühlt sich das also merklich härter an als der natürliche Hoden? Ja, ich kann es mal so vergleichen. Wenn du eine Litchi, also diese Frucht von dieser Haut, von dieser harten roten Haut schälst, so fühlt sich das an. Ein Hoden ist ja deutlich, deutlich weicher, eher wie so ein hartgekochtes Ei. Und du bist ganz sicher, dass es da keine, doch nicht noch andere verschiedene Varianten gibt? Ja. Hundertprozentig sicher. Ja, also die gibt es einmal aus Holz, das ist natürlich komplett hart. Aus Holz? Aus so einem, ja, tatsächlich aus Holz. Aus Holz? Aus Holz wird ein Hoden implantiert? Ja, das gibt's. Und das stößt der Körper nicht ab? Also nicht, es ist künstlich erzeugt. Es ist, ja, künstlich erzeugt ist mit diesen, mit dem körperähnlichen verwandten Stoffen hergestellt. Dass, aber also ich stelle es mir vor, dass es so ein Silikonzeug ist, wie man die Brüste auch nachbaut. Also, wie auch immer, da würde ich mich nochmal genau schauen, ob es da nicht vielleicht doch noch Unterschiede im Härtegrad gibt, dass du dir da einen aussuchen kannst, der auch genau deinen Vorstellungen entspricht. Grundsätzlich würde ich das machen. Ja. Ich würde dann auch erstmal das Geheimnis vielleicht für mich behalten, bis ich mich damit so zurechtgefunden hätte. Und irgendwann vielleicht, wenn du das entsprechende Vertrauen zu einer Frau aufgebaut hast, ja, dann sagst du es halt. Also es gibt ja viele Männer, die einen künstlichen Hoden haben nach Erkrankungen, nach Krebserkrankungen. Ja. Soweit ich mich noch keinen getroffen, mit dem ich darüber reden konnte, aber das wird auch wahrscheinlich schwierig sein, weil keiner tippt sich an den Stammtischen erzählt, du, mir fehlt ein Hoden. Natürlich. Ich habe mit einigen aber hier in der Sendung schon gesprochen, soweit ich mich erinnere, und da war das in der Regel kein Problem. Es war weniger ein Problem, als nur einen Hoden zu haben. Okay. Also für mich ist es halt einfach dann. Also du hast dich jetzt, David, du hast dich jetzt 7 Jahre damit rumgeschlagen. Du hast einen heftigen Unfall gehabt. Du hast 7 Jahre alle möglichen Sachen gemacht und bist von Psychiater und Psychologen und weiß ich wohin gelaufen. Ich würde das machen. Wie ist das? Nach dem 24. Lebensjahr habe ich dann aufgehört, habe es 3 Jahre einfach gesagt, ich möchte keine Beziehung, keine Sexualität. Nein, das ist doch keine meine Ruhe. Das ist doch keine Lösung. Das ist keine Lösung. Ist das denn operativ ein schwieriger Eingriff? Nee, ne? Glaube ich nicht. Nee, es ist ein Eingriff vor einer Stunde ungefähr. Ja. Ach so, ambulant sogar? Nee, man muss stationär 6 Tage bleiben. Ah ja, na okay. Es ist aber halt einfach so, ja, was ich dich jetzt fragen wollte, einmal, solltest du es machen? Und zweitens, wie, ich habe jetzt diese reine psychischen Probleme damit umzugehen, wenn ich die erste Frage beantworten, sonst ist sie vergessen. Ich kann nicht sagen, ob du es machen sollst. Ich sage dir, ich würde es machen. Okay. Nach dem, was du mir erzählt hast, würde ich es machen. Okay. Zweite Frage. Mir bleibt halt als zweite Frage und letzte Frage einfach, ich kenne mich mittlerweile und meine Psyche und meinen Körper sehr gut, um einzuschätzen, dass in meinem Unterbewusstsein das bleibt, dass da etwas nicht normal ist und ob diese die Dysfunktion einfach bestehen bleibt, trotz dieses Implantates. Ich würde dieses geringe Risiko eingehen, weil ich die Hoffnung hätte, dass sich mein Körper und auch mein Unterbewusstsein daran gewöhnt und ich mich dann wieder wohler und männlicher fühle danach. Mhm. Auch mit dem Wissen, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Ja. Einfach in der Beziehung irgendwann ansprechen und meinst du, dass das wäre der beste Weg von dem ganzen Leiden? Finde ich schon. Du musst es ja nicht jeder Frau sofort auf die Nase binden. Wahrscheinlich kriegen die sowieso nicht mit, wenn das kurze Affären sind oder so. Ja. Ich würde sagen. Immer wieder diese Angst, diese Enttäuschung. Diese Enttäuschung, Frauen, gerade in diesem aktiven Alter, sage ich jetzt, wo ich mich so finde, immer wieder Frauen zu enttäuschen, dass es nicht klappt. Ja, aber du hast jetzt 7 Jahre hinter dir, dass es nicht klappt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn du so weitermachst, dass es klappt, ist sehr gering. Mhm. Also würde ich einen neuen Weg gehen. Du denkst, dass es durch weitere psychische Behandlungen etc. Therapien nicht in den Griff zu kriegen ist, auch nicht mit dem währenden Alter? Ich glaube das nicht. Also wenn man so lange daran rumgedoktert hat, ich kann das nicht allgemein beantworten. Aber ich habe so ein Gefühl, dass das dann nicht funktioniert. Man soll das eine gewisse Zeit versuchen, das hast du auch gemacht, aber dann würde ich einen neuen Weg gehen. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, David. Okay, deshalb habe ich dich auch angerufen, danke für deinen Rat, weil man trifft einfach gerade zu solchen Themen niemand, mit dem man einfach mal darüber reden kann. Ne? Ja, ja. Ist sehr schwierig. Also, ich wünsche dir die richtige und gute Entscheidung und alles Gute wünsche ich dir. Ich melde mich dann gerne nochmal, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Ausgesprochen gerne, David. Das machen wir. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Und hier ist Dirk. Dirk ist 38. Guten Morgen, Dirk. Ja, hallo. Hallo, Dirk. Schön, dass du da bist. Ich bin echt da, ja, cool. Bin ein bisschen nervös, aber ich denke mal, ich krieg das hin. Was ist dein Thema? Es geht um meine beiden Eltern, die jetzt quasi innerhalb von 3 Monaten hintereinander gestorben sind. Oh, das tut mir sehr leid. Also ein bisschen traurig. Ja, das ist ja traurig. Du bist 38 Jahre alt. Und dann innerhalb von 3 Monaten, wie kam das? Waren beide erkrankt? Also mein Vater hat eine Vorerkrankung gehabt, ja. Der ist jetzt vor 3 Wochen gestorben. Der war Dialysepatient. Mhm. Und er hat jetzt insgesamt schon, ich glaube, 6 Jahre auf dem Buckel gehabt. Mhm. Und Moment, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Schlucken, sorry. Ja. Oder vielleicht erzählst du von deiner Mutter zuerst? Ja, ich fange mit meiner Mutter an, genau, weil mein Vater ist jetzt noch gerade sehr nah. Mhm, genau. Also meine Mutter ist am 28. November ist sie gestorben. Ja. Und am 6. Dezember wurde sie quasi beerdigt. Mhm. Und bei meiner Mutter war es halt ganz schnell. Meine Mutter hat im September die Diagnose bekommen, dass sie Leberkrebs hatte. Mhm. Und ja gut, meine Mutter war immer eine Kämpferin, so, und hat sich das jetzt nicht eingestanden und sag ich mal, sie hat es immer verdrängt. Mhm. Und sie hat mir auch nie gesagt, also sie hat wohl von den Ärzten schon direkt Bescheid bekommen, dass wirklich sehr wahrscheinlich keine Chance hat und wenn mit Chemotherapie und alles. Aber letzten Endes, wie ich dann diesen Diagnosezettel damals dann gelesen hatte, war es dann so, dass da drauf steht, dass die Leber schon wirklich metastasiert war und so. Hatte sie dir diesen Zettel bewusst gegeben? Sie hat ihn mir gegeben. Ich sollte mir den halt mal durchlesen, ob ich da ein bisschen was mehr verstehe, weil meine Mutter so dieses, sag ich mal, Doktorlatein wirklich nicht verstanden hat und so. Deswegen habe ich mir das durchgelesen und ich wusste halt, Metastasen, das war eigentlich nie was Gutes. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Mama, oder Metastasen, ich weiß nicht. Ja, die haben das ja eigentlich noch nicht wirklich und so. Und ach, zu dem Zeitpunkt war ihr das gar nicht so klar? Ihr war es so gar nicht klar. Aber ich glaube, die wollte das wirklich nicht wahrhaben. Ne? Wann hast du diesen Zettel gelesen? Sie ist am 28.11. gestorben. Wann hast du den gelesen? Oh, wann habe ich den gelesen? Das war, glaube ich, Mitte Oktober oder so. Ah, ja. Das hat auch so lange gedauert. Wie gesagt, sie hat im September die Diagnose bekommen. Und das war noch die Zeit, da war mein Onkel, war noch in Urlaub und so. Die hatte ich dann durch Facebook, hatte ich die kontaktiert und die konnten dann auch gar nicht den Urlaub mehr. Also das war der Bruder von meiner Mutter. Mhm. Die konnten auch den Urlaub nicht mehr genießen und so. Wie hat denn deine Mutter, nachdem sie es dann verstanden hat, wie ernst das ist, wie hat sie das aufgefasst? Ja, wie soll man sagen, dass es aufgefasst hat. Sie hat das, wie gesagt, bis zum Schluss, also da habe ich den Eindruck gehabt, hat sie das wirklich verdrängt. Ach so, bis zum Schluss. Wirklich bis zum Schluss. Bitte? Ich sag wirklich bis zum Schluss. Bis zum Schluss, ja. Sie wollte kämpfen, sie hat gesagt, nein, ich will nicht gehen, ne? Also diese Diagnose selber, die wollte sie einfach nicht wahrhaben. Also so hatte ich den Eindruck. Mhm. Und wie alt ist deine Mutter geworden? 58. Ja, das war das Krasse ist, sie hätte am 10. Dezember Geburtstag gehabt. Mhm. Jetzt war zu diesem Zeitpunkt dein Vater schon sehr schwer krank. Mein Vater war schwer krank, ja, das hat mein Vater quasi wirklich einen Reif gegeben. Das wollte ich gerade fragen, wie er damit umgegangen ist dann mit dem. Ja, Punkt. Also letzten Endes ist er da wirklich auch dran zerbrochen, ja. Mhm. Absolut. Ja, das wussten wir ja alle. Also wir haben alle damit gerechnet, dass mein Vater vorher irgendwann geht. Weil er, wie soll ich das erklären? Seit er zur Dialyse gegangen ist, also seit er die Diagnose gekriegt hat, dass er Niereninsuffizienz hatte, hat er so ein bisschen wirklich seinen Lebensmut verloren. Mhm. Und da er ein bisschen Alkoholprobleme auch hatte. Also hing es bei ihm so sehr am seidenen Faden und mit der Mutter war gar nicht zu rechnen, dass sie so krank wird. Nee, damit hat er gar nicht gerechnet. Mhm. Also das hat ihn dann wirklich komplett aus den Bahnen gerissen. Absolut. Warst du dabei, als deine Mutter gestorben ist? Ja, ich habe sie bis zur letzten Sekunde begleitet, ja. Mhm. War sie bei Bewusstsein bis zum Schluss? Nein. Sie war palliativ, die Palliativmedizin war da. Mhm. Sie ist Mittwoch morgens ist sie nach Hause gekommen. Mhm. Also da haben wir die noch hochgetragen, also durch das ganze Hausflur, weil die den Aufzug hatten sie nicht tragen können, weil und dann hatten die Johanniter auch nur zwei junge Mädels gebracht und die hätten meine Mutter alleine gar nicht hochtragen können. Mhm. Also die Mutter kam aus dem Krankenhaus und ist zum Sterben quasi nach Hause gekommen. Genau, richtig, ja. Weil sie wollte nicht im Krankenhaus bleiben, genau, mhm. Richtig, ja. Und dann haben wir die dann hochgetragen. Meine Mutter hat immer noch gesagt, oh, Leute, passt auf, aua, Leute. Mhm. Und ja, wir haben die ja wirklich hochgetragen. Das Bett war noch nicht da. Es sollte ein Bett kommen von so einer Sanitätsfirma. Mhm. Die waren aber noch nicht da. Meine Mutter haben sie viel zu früh im Krankenhaus abgeholt. Das war total Chaos. Mhm. Und wir haben sie dann einfach dann in ihr Bett gelegt. Ja. Ja. Und letzten Endes haben wir sie einfach da gelassen und auch nicht mehr viel gemacht. Ist dein Vater die Monate später auch zu Hause gestorben? Nee, mein Vater ist im Krankenhaus zum Glück. Der wollte mir das wohl nicht antun. Der ist den letzten Tag zur Dialyse, donnerstags. Mhm. Aber er hatte zwei, drei Tage vorher fast nicht gegessen, fast nichts getrunken. Er war schon wirklich so ausgetrocknet, so wie die Ärzte mir das erklärt hatte. Mhm. Und deswegen haben sie, der hat die Dialyse auch nicht gut vertragen, der ist dann da zusammengebrochen. Und die haben dann gesagt, ja, nee, das hat keinen Zweck. Dann haben die meinen Vater von der Dialysestation rüber nach Meerheim in die Klinik gebracht. Und die haben mich dann aus dem Krankenhaus, haben die mich angerufen. Ja. Und ich bin dann abends noch zu ihm hin, an dem Freitag. Und, War er da ansprechbar, als du? Da war er ansprechbar, ja. Da war er noch so, eigentlich noch fast, ich war nicht quietschfidel, aber den Umständen entsprechend noch einigermaßen fit. Und am nächsten Tag ist er gestorben? Bitte? Und am nächsten Tag ist er dann gestorben? Er ist in der Nacht gestorben. In der Nacht gestorben. In der Nacht gestorben, ja. Da warst du denn nicht dabei? Nee, ich war nicht dabei, nein. Bei meinem Vater war ich nicht dabei. Aber ich war bei meinem Vater geschockt. Wie gesagt, meine Mutter habe ich bis zum letzten Atemzug war ich dabei, ganz alleine. Sie wollte wohl auch nur, dass ich dabei bin, weil mein Vater war da nicht da. Der war dann auch zur Dialyse. Aber bei meinem Vater war ich nicht dabei. Wie gesagt, der war im Krankenhaus. Der ist, so wie die Ärzte mir das erzählt hat, hat er nachts noch Durst gehabt. Mhm. Um 2:30, 3:30, ich weiß nicht. Ist die die Nachtschwester noch hin, hat, ich hätte gern noch einen Pfefferminztee, wollte er gerne trinken. Mhm. Hat er zweimal dran getrunken wohl und dann ist er eingeschlafen. Und er war nicht allein, er hat auch noch einen Bettnachbar gehabt. Jetzt hast du innerhalb von 3 Monaten deine Eltern verloren. Ja. Wie ist dir jetzt zumute? Wie gehst du damit um? Ja, ich habe eine gute, starke Familie, also die ganzen Geschwister von meiner Mama, dann die Geschwister von meinem Papa. Dann habe ich wirklich 1, 2, 3, 4 gute Freunde. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich die nicht hätte, glaube ich, wäre noch weiter, also ich wäre noch im tieferen Loch, als wie ich jetzt schon bin. Dann habe ich eine Tochter noch, die wird jetzt 18. Ja. Und mit der habe ich jetzt, das kommt noch dazu, mit der habe ich jetzt auch, seit meine Mutter gestorben ist, einen Monat später auch keinen Kontakt mehr. Die hatte komplett den Kontakt abgebrochen. Wie die? Das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr... Wieso hat deine Tochter den Kontakt mit dir abgebrochen? Ja, das ist, was ich nicht verstehe. Sie wollte eigentlich zu mir ziehen und alles. Wie war denn das Verhältnis früher? Das war super. Wir hatten so ein klasse Verhältnis. Absolut. Ja, das muss sie da war dann, so das gerne muss, bei mir. Okay, das muss ja dann einen Grund haben. Deswegen. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe. Sie hat mit mir nicht gesprochen. Nichts. Ich weiß es nicht. Das ist mir einfach ein Rätsel. Siehst du da einen Zusammenhang mit den Todesfällen? Nee, ich weiß von ihrem Freund, von dem Vater, weil ich den getroffen habe. Mit denen hatte ich so ein gutes Verhältnis gehabt, so zum Schluss noch. Mhm. Dass sie absolut in, wie soll ich das erklären? Sie ist nicht mehr sie selbst. Sie geht auch zum Psychologen, weil sie sagt, die ganze Sache überfordert sie. Und dass sie auch also die ganze Sache, überfordert sie, meinst du mit die Todesfälle? Erstmal der Tod von meiner Mutter, das war das Schlimmste, weil meine Mutter war eine absolute Bezugsperson. Ich und meine Mutter, ja. So, das heißt, da sind drei Menschen jetzt weg, die dir ganz... Insgesamt drei, ja, wenn ich das so sehe, drei, ja, meine Tochter ist noch da, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit mir. Das ist halt das, was mich auch gar nicht trauern lässt, um meine Eltern, weil ich meine Tochter immer Du hast gerade erzählt, dass da sehr viele Leute um dich herum sind. Ist das auch so, dass du die immer ansprechen kannst, wenn dir ja, schlecht zu mir ist? Ja, klar. Ich habe meinen Onkel oder meinen anderen Onkel oder hier. Was ja schon mal was sehr viel wert ist, dass du das hast. Ja, absolut. Ja. Ich bin aber trotzdem überlegen, da irgendwie psychologisch mich mal ein bisschen, weil das ist trotzdem alles so viel. Ich muss mich noch ein bisschen mehr... Das stimmt allerdings, wenn man das hintereinander erlebt hat und dann auch noch so einen Schock erlebt, dass die eigene Tochter weg ist, warum auch immer, in welchem Zusammenhang das steht. Mhm. Also da braucht man schon Bärenkräfte, um das durchzustehen. Ja. Wir sind ja sehr gerne behilflich, Dirk, da psychologisch vielleicht irgendwas zu suchen. Ja. Das kann ich dir gerne anbieten. Das wäre cool, ja. Mhm. Dann würde ich jetzt meine Psychologin, die Christina, zurückrufen. Ja. Ich wünsche dir von meiner Seite also erstmal nochmal mein Beileid für all das Schlimme, was passiert ist. Ich fand einfach nur cool, mit dir mal zu reden. Ey. Das habe ich schon so lange und so oft versucht. Jetzt bin ich endlich mal durchgekommen. Ich fand das einfach nur klasse. Und wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft und vor allen Dingen wünsche ich dir auch, dass du Kontakt wieder findest zu deiner Tochter. Vielleicht liegt es wirklich am Schock der Todesfälle, dass deine Tochter damit nicht umgehen kann und irgendwie deshalb auf Distanz geht. Mhm. Aber dazu vielleicht weiteres gleich auch im Gespräch mit meiner Psychologin. Ja, okay. Kann ich vielleicht auch noch eine Autogrammkarte gerne, haben? Dann sagst du dir Christina deine Adresse und ich schick's dir sehr gerne. Ja, sehr, gut, sehr gerne. Klar. Dirk. Super. Ja, gut. Dann alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Ich bedanke mich. Tschüss, Dirk. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. 1.22 Uhr haben wir. Ich würde gerne mit euch eigentlich auch, fällt mir gerade so ein, oder das habe ich vorhin noch überlegt, als ich hier zum Studio gefahren bin. Wir haben hier über Höhnes gesprochen, wir haben über Alice Schwarzer gesprochen, wir haben über allen möglichen Kram gesprochen, aber das, was im Moment sehr ernst ist, weltpolitisch ernst ist, darüber haben wir noch gar nicht zu viel gesprochen. Wir haben schon einmal über die Krim gesprochen hier, aber so ausführlich noch nicht, auch nicht über die Ukraine. Wie seht ihr das? Macht euch das Angst, was da gerade vor sich geht? Also mich beunruhigt es schon, muss ich sagen, wenn ein so besonderer Mann wie Frank-Walter Steinmeier schon sagt, dass das eine sehr ernste Situation ist und man Militär aufmarschieren sieht in der Ukraine oder an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Wie seht ihr das? Betrifft euch das? Was glaubt ihr? Wer ist schuld daran? Was glaubt ihr, was man tun kann? Was sollte der Westen tun? Sollte er überhaupt was tun? Soll er sich vielleicht sogar ganz raushalten aus der Sache? Was ist eure Meinung? Können wir gerne heute und auch morgen da noch drüber sprechen. Hier ist Gerti. Gerti ist 65. Guten Morgen, Gerti. Guten Morgen. Hallo, Gerti. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich verstehe dich wunderbar. Um was geht's denn bei dir? Ich habe vor 2-3 Tagen schon die Sendung gesehen. Da hat ein Herr gesprochen. Und zwar war das auch ein Todesfall. Und er hat sich so sehr beklagt, dass er scheinbar niemand mehr für ihn hat. Ist niemand mehr für ihn da und niemand hilft ihm oder tröstet ihn. Ich wollte ihn ein bisschen trösten. Es geht mir genauso. Ich habe meinen Mann verloren. Wann? Vor 1,5 Jahren. Ja. Und das erste halbe Jahr konnte ich nicht mal weinen. Ich habe nur geschimpft. mit ihm, dass er mich gerade so verlassen hat. Mhm. Hat er dich damals plötzlich verlassen? Ja. Ja. Er hatte einen Fuß, eine Thrombose. Ach so. Ach so. Und die ist dann raufgegangen bis ins Herz. Mhm. Er ist noch selbst ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte einen Schlaganfall und er war der Meinung, Leute mit Schlaganfall dürften nicht Auto fahren. Mhm. Und dann ist er selbst ins Krankenhaus gefahren. Ich sagte zu ihm, warte, ich gehe schnell rein und spreche mit der Schwester und komme dann raus mit einer Trage. Und dann kam noch ein Mann zwischendurch rein, der sagte, draußen liegt ein Mann, als ob er tot wäre. Mhm. Dann bin ich rausgerannt und habe geguckt, dann war das tatsächlich mein Mann. Mhm. Naja, die Helfer kamen auch sehr schnell mit der Trage und haben ihn dann raufgebracht in die Intensivstation. Und dort ist er dann auch verstorben. Mhm. Mhm. Du möchtest ja nicht, dass ich die Einzelheiten erzähle. Es ist nur so, ich wollte dem Mann helfen. Ich wollte ihm ein bisschen Trost beisprechen, dass es den anderen Leuten ähnlich ja. geht. Das war vor anderthalb Jahren, sagst du. Ja. Wie bist du denn eingebettet? Gibt es Familie, gibt es Freunde um dich herum? Nein, ich habe das gleiche Malheur mit meiner Tochter. Die hat sich auch sehr zurückgezogen. Nach dem Tod des Vaters? Ja. Und wir sind umgezogen in einen Wohnstift. Wir haben das Haus verkauft, sind umgezogen und wollten hier halt den Rest unseres Lebens verbringen. Ja. Und ich bin jetzt die Jüngste von dem Wohnstift und es gelingt mir einfach nicht so doll, an die Leute ranzukommen. Das heißt, sogar in diesem Wohnstift, wo man ja eigentlich Kontakte kriegen kann, gelingt es dir nicht gut ranzukommen. Nein. Und deine Tochter hat Distanz zu dir, hat genau. den Kontakt abgebrochen. Gab ja. es denn, bevor dein Mann gestorben ist, gab es denn da viele Menschen um euch herum? Ich muss dazu sagen, meine Tochter hatte auch einen Schlaganfall. Mhm. Und sie hat dann meinen Mann sehr in Anspruch genommen. Mhm. Er musste sie dann überall hinfahren und so weiter. Ja. Und das heißt, da gab es engen Kontakt. Zu meinem Mann. Zu dir nicht? Nein. Warum gab es den Kontakt zu dir nicht? War es kein gutes Verhältnis? Nein, ich war ja eine Person, die auch behindert war. Mhm. Ich konnte ihr nicht helfen. Mhm. Deswegen kann sie mich nicht brauchen. Warst du immer schon behindert? Nein. Nein. Wie war denn das Verhältnis dann? Ich bin erst seit 7, 8 Jahren behindert. Und was hast du für eine Behinderung? Auch einen Schlaganfall. Ach so, einen Schlaganfall. Ich habe jetzt... durch den Schlaganfall, ich verstehe. Ja. Wie war das Verhältnis denn früher zu dir, zwischen dir und deiner Tochter, ganz früher? Ganz früher als Kind war das wunderbar. Da sagte mein Mann noch, früher als Kind hast du sie immer gehabt. Da ging sie immer zu dir. Mhm. Und jetzt habe ich sie. Mhm. Er war also stolz drauf. Aber da waren ja noch ein paar Jahre dazwischen, zwischen Kind und dann, als sich das entfernt hat zwischen euch beiden. Ja. Als sie so 20 war, wie war es denn da? Da ist sie dann ausgezogen und hat sehr selbstständig gelebt und hat dann später auch geheiratet. Also es ging an für sich alles ganz normal von sich. So, jetzt hast du dich wiedererkannt in den Aussagen des Anrufers vorige Woche, dass du eben nach einem Todesfall ganz alleine da stehst. Ja, genau. Insofern war es gerade sehr, sehr tröstlich zu hören von Dirk, der vor dir dran war, der sehr viele Menschen um sich herum hat, die sich um ihn kümmern. Aber ich glaube, das ist wirklich die Ausnahme. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die einen Todesfall haben, nach einer gewissen Zeit alleine sind. Allein sind, ja. Und das finde ich ganz schlimm. Wie gehst du denn mit deiner Traurigkeit um und deiner Trauer? Ich war vor 8 Tagen in der Schlafklinik und da habe ich auch einen Psychotherapeuten kennengelernt und der hat mich dann zu sich ins Zimmer genommen und hat mit mir gesprochen. Ja. Ich finde, das hat mir sehr geholfen und ich würde das auch jedem empfehlen, der so einen Todesfall hinter sich hat. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, bei euch im Stift so ein Gespräch mit jemandem zu suchen, von einem, vielleicht einem Geistlichen, oder gibt es vielleicht doch einen Psychologen auch? Ich habe mich noch nicht so weit erkundigt. Ich habe, wie gesagt, von diesem Psychologen wohl gehört in der Klinik und ich muss ja jedes Jahr hin Und ich habe mich direkt gefreut, dass ich dieses Jahr hin muss, weil ich dieses Gespräch haben wollte. Also ich glaube ja auch, dass das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ja. dass die meisten Menschen sich zurückziehen. Wenn die Menschen sich zurückziehen, dann darf man sich selbst aber nicht auch noch zurückziehen. Dann muss man gerade in einem solchen Fall, finde ich, den Schritt nach außen machen. Du hast schon den richtigen Schritt gemacht, indem du das Gespräch mit dem Psychologen gesucht hast. Ja. Du machst jetzt den richtigen Schritt und rufst uns ja an. Wir reden ja jetzt auch darüber. Ja. Vielleicht solltest du noch weitergehen, Gerti, dass du, wir sind dir gerne mal behilflich und suchen, ob es da in deiner Gegend etwas gibt, dass du vielleicht in eine Trauergruppe gehst. Oder dass du irgendwie in Kontakt kommst mit anderen Menschen, die auch einen Todesfall hatten. Da wissen alle, wovon der andere spricht. Da muss man sich nicht schämen, da kann man weinen. Da ist alles ganz normal, wenn es um das Thema Trauer geht. Vielleicht würde dir das gut tun. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Was machst denn du so den ganzen Tag allein in dem Stift? Oh, Liebezeit. Ich sitze oft in der Ecke und heul. Ich will nicht rausgehen. Und Nachbarn haben mich gestern eingeladen. Das fand ich sehr nett. Mhm. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich eingeladen wurde. Aber Gerti, wenn du eingeladen wirst von Nachbarn im Stift, ne? Ja. Dann musst du da hingehen. Sicher, ich bin hingegangen. Du bist hingegangen? Ich bin hingegangen, Und wie war's? Es war nett. Siehst du? Nett. Siehst du, und so entstehen dann die kleinen Kontakte. Wenn du dich in dein Zimmer, du hast ein eigenes Zimmer dort. Ich habe eine Wohnung. Ja, wenn du dich da ganz einkapselst, ist das ja eine gruselige Einsamkeit, in der du da lebst. Ja, das stimmt. Ja, guck doch mal, ob du irgendeine nette Person, ein paar nette Herrschaften irgendwie auch vielleicht mal kennenlernst und lädst du sie mal zum Kaffee ein, dass man so ein bisschen einfach unter Menschen kommt. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn man in großer Trauer ist und nur im Kreis sich dreht. Dann sitzt du wirklich in deinem Zimmer und weinst nachmittags. Ja, man sitzt nur da. Ja. Ja. Und das, ich sag dir, dein verstorbener Mann, den du offenbar sehr geliebt hast. Ja. Und der dich auch geliebt hat. Ja. So. Was würde der zur Gerti jetzt sagen? Du hast so viel vorgehabt. Der würde zu der Gerti sagen, ich will nicht, dass du da im Zimmer sitzt und über ein Jahr weinst. Habe ich recht? Wahrscheinlich, da bin ich fast, aber ganz sicher, dass er das so sagen würde. Der würde sagen, es rührt mich und es ehrt mich, dass du mich vermisst, aber du musst auch noch was von deinem Leben haben. Das würde der sagen und das musst du dir immer und immer wieder einbläuen, dass er so denken würde und dass du es auch für ihn tust. Man muss sich da auch einen Ruck geben, ich weiß. Das ist manchmal auch nicht einfach, aber man muss es dann tun. Und hinterher fühlt man sich in der Regel ganz gut, wie du gestern das erlebt hast da. Ja. Ja. Ja. Mensch, Gerti. Ist in Ordnung. Tobias, so. Gib mir bitte die Adresse. Genau, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich bei dir. Das wäre lieb von dir. Alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:33 haben wir. Und jetzt der Hinweis auf unser Thema diese Woche. Das Thema heißt Feuer. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Opfer einer Brandstiftung waren, die an schweren Verbrennungen leiden oder gelitten haben, vielleicht aufgrund eines Unfalles. Oder auch mit jemandem, der selbst ein Feuer gelegt hat, mit einem Brandstifter. Dann möchte ich gerne sprechen mit Leuten, die durch einen Brand alles verloren haben. Und natürlich auch mit Feuerwehrleuten. Was war bisher euer schwierigster und vielleicht auch schlimmster Einsatz in eurem Job? Also Feuer, das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail an domian@wdr.de oder ruft während der Sendung an und vor der Sendung am Mittwoch. Jetzt weiter mit der freien Themennacht um 1.34 Uhr. Hier ist Hilde. Hilde ist 57. Genau. Guten Morgen, Hilde. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Danke. Erstmal wollte ich dir sagen, deine Sendung ist einfach genial. Und wie du mit den Menschen umgehst, finde ich großartig. Ich danke dir sehr herzlich. Vielen, vielen Dank. Gerne. Mein Thema ist, ich habe nach 25 Jahren meine große Liebe wieder getroffen. Ach, sag bloß. Und das ist eine so unglaubliche Geschichte, dass sie wiederum so schön ist, dass ich sie einfach mal zum Besten geben wollte. Erzähl sie uns, bitte. Ich bin querschnittgelähmt und war in einer Klinik und habe einen kleinen Jungen kennengelernt, also einen jungen Mann mit 14 Jahren kennengelernt, der mich anstrahlte und ich habe gedacht, mir bleibt das Herz stehen, weil dieser Junge sah aus wie mein Freund in jungen Jahren. Und ich fragte ihn, wie denn sein Familienname sei und dann sagt er mir den und in dem Moment kommt sein Papa um die Ecke. Sag bloß. Und er schaut mich an und sagt, nein, Hildi, woher kommst du denn? Das ist ja verrückt. Was ist denn mit dir passiert? Ja, und wir haben dann gesprochen, ganz viel gesprochen. Und die waren zufällig da an dem Ort, wo du auch warst. Genau. Und dazu kommt noch, meine große Liebe kommt aus Libyen. Aus Libyen? Aus Libyen. Ja. Wir haben zusammen in Hannover studiert. Ich habe meine Ausbildung dort gemacht und studiert. Und er hat studiert. Er ist ein paar Jahre jünger als ich und musste dann aber zurück, weil das so vor 25 Jahren oder vor 23 Jahren, wo er weggegangen ist, was Besonderes war, in Deutschland studieren zu können, musste er zurück, weil sonst die Familie Repressalien erhalten hätten. Ja, aber umso sonderbarer, dass ihr euch da dann getroffen habt. Genau. Und dann noch mit seinem Sohn und diese... Genau. Das ist ja völlig, eine Filmszene ist das ja. Völlig verrückt, ja. Und das Unglaubliche ist, wir haben dort ansetzen können, wo wir aufgehört haben. Das heißt? Er ist alleinerziehend. Ja. Und ja, nächsten Monat heiraten wir. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Und er wohnt jetzt auch in deiner Nähe? Er ist im Moment in Libyen, aber ich fliege regelmäßig nach Tunesien und wir treffen uns dort, weil von seinem Heimatort bis nach Djerba ist nicht so weit. Und ein Visum zu bekommen für Libyen ist relativ schwierig in dem Moment, in der momentanen Situation. Ich versuche es und ich rechne damit, dass ich also in 2 bis 3 Wochen mein Visum kriege. Und wir werden Ende April heiraten. Das ist ja eine Geschichte. Unglaublich, gell? Das ist eine Geschichte. Du sagst, du sitzt im Rollstuhl. Mhm. Warum? Ich hab vor 18 Jahren einen schweren Unfall gehabt, einen Autounfall gehabt. Mhm. Und bin von 2 Autos innerhalb von 13 Minuten zu Schrott gefahren worden. Mhm. Hab mein ganzes soziales Umfeld verloren und alles Hab und Gut, was ich hatte, weil ich versucht habe, mein Recht durchzusetzen, um eben meinen Schadensersatz zu kriegen, der einem normalerweise zusteht. Aber es waren 2 Versicherungen, die sich abgesprochen haben und der Richter hat nach 10 Jahren das Verfahren eingestellt, weil er der Meinung war, es gibt keine Lösung für dieses Problem. Nach 10 Jahren, du hast 10 Jahre prozessiert. Ja. Ich habe 10 Jahre prozessiert. Wie hält man das denn nervlich aus? Indem man ganz stark ist. Das heißt, du hast dein ganzes Geld verloren für diese Prozesse? Ich habe meine Wohnung verloren, ich habe alles verloren. Und weil ich meinem Freund und seinem Sohn jetzt geholfen habe, weil er in Deutschland war und ich ihnen sozusagen Kost und Logis gegeben habe, weil sie ihr gesamtes Geld auch verloren haben, weil ein Schlepper sozusagen... Die gesamten Gelder meines Freundes einkassiert hat, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und die libysche Regierung zwar für die Behandlung aufkommt, aber auch betrogen worden ist von dieser Agentur. Habt ihr beide kein Geld? Hatten wir beide kein Geld, das spielt aber keine Rolle. Jetzt frage ich mal was. Ich will dir, weiß Gott, nicht deine Freude verderben oder das Glücksgefühl, aber dennoch mal die Frage. Gab es im Moment so ein Misstrauen, dass er dich heiraten will, um nach Deutschland zu kommen? Er will nicht nach Deutschland kommen. Ach, er will nach Libyen gehen. Ach so. Ja, er ist Professor für Elektrotechnik, also er hat es nicht nötig, nach Deutschland zu kommen. Und du willst doch hingehen. Ich gehe nach Libyen. Glaubst du, dass du dich da zurechtfinden wirst? Und ja, ich spreche Arabisch und... Ah ja, gut, dann ist es natürlich... Also ich hab mehr arabische Wurzeln als deutsche Wurzeln. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn so ein schwerer Unfall passiert ist, du bist behindert, du sitzt im Rollstuhl, dass man da, oder dass du am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhaltend oder gehemmt warst ihm gegenüber, nach dem Motto, will er mich überhaupt noch so? Das war überhaupt keine Frage. Toll. Wenn du dir vorstellst, Domian, dieser Mann ist auf mich zugekommen. Wir haben abends zusammengesessen und haben zusammen gekocht für seinen Sohn und für mich und für ihn. Mhm. Also wir haben wirklich eine ganz tolle Situation daraus gemacht, obwohl es furchtbar traurig ist, weil sein Sohn einen schweren Tumor im Rücken hat und nicht mehr lange leben wird. Mhm. Aber wir haben die Zeit einfach genossen und auf einmal zieht er sein Portemonnaie aus der Tasche und zieht mein Bild aus der Tasche. Von damals? Von damals. Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich, das wie ein Hollywood-Film ist. Ja, es ist Es ist echt Liebe. Das ist in meinen Augen Liebe. Ich war verheiratet und habe so ein Gefühl nie gehabt, nie wieder gehabt, seitdem mein Freund damals zurückgehen musste nach Libyen. Also das ist ja wirklich eine völlig wahnsinnige Geschichte. Einmal dann auch noch bedingt durch dein Unglück, durch den Verkehrsunfall. Ja. Und dann jetzt nach dieser Unglücksphase in so ein Glück hineingeschleudert zu werden. Es wird einem schwindelig vor Glück. Das glaube ich. Aber es ist unendlich schön. Und ich wollte einfach mal auch einen Beitrag bringen, dass es nicht alles furchtbar ist. Kannst du denn so ganz einfach hier deine Zelte abbrechen? Ja. Und zwar, du hast mitgekriegt, ich bin querschnittgelähmt, ich habe auch Krebs gehabt und habe im Moment einen akuten Blutkrebs, aber nichtsdestotrotz, mein Leben geht weiter. Ich werde weiterleben, weil ich so stark bin und weil ich mit meinem Krebs ein Moratorium geschlossen habe, dass wir beide gemeinsam überleben werden, weil wenn er mich umbringt, dann geht er mit mir ins Krematorium. So kann man es erklären. Ja. Das ist die einzige Philosophie, wie man überleben kann, Aber wenn du jetzt so schwer erkrankt bist, ist denn die medizinische Versorgung in Tunesien adäquat dann für dich? Ich habe Leute gefunden, also Ärzte gefunden, die in Deutschland studiert haben, mit denen ich also ein Behandlungssystem ausgeklügelt habe. Wirst du auf Djerba leben oder in Tunis? In Djerba. Ja. Weil von Djerba aus ist es, wenn die politische Situation unproblematisch ist, relativ einfach nach Libyen zu kommen. Wie ist denn zurzeit die politische Situation? Ja, sie ist also an der Mittelmeerküste relativ gut, aber im Landesinneren relativ problematisch. Mhm. Also es gibt immer wieder Zwischenfälle. Heute gab es mal eine schöne Nachricht, dass der Öltanker wieder zurück nach Libyen kommt und somit etliche Millionen wieder gesichert sind für das libysche Volk. Mhm. Das ist gut, aber es gibt noch viel zu viel Waffen in Libyen und das ist eben das ganz große Problem, dass es zu viele hemmungslose... Hilde, jetzt habe ich gerade einen Schaltfehler im Kopf. Wir reden die ganze Zeit von Libyen, aber wir sprachen gerade über Djerba, das ist Tunesien und Tunis ist auch Tunesien. Ja, Libyen liegt an der Grenze zu Tunesien, an der Grenze zu Djerba. Ja. Und du kannst von Libyen aus ich verstehe. Ganz einfach nach Djerba rüberkommen. Ja. Mhm. Das ist das. Und deshalb wird es für mich wesentlich einfacher sein, in Djerba zu sein. Ich verstehe jetzt, ja. Und er wird dann eben dementsprechend hin und her fahren. Mhm. Mhm. Ja. So, wann ist jetzt genau die Hochzeit geplant? Ende April. Ende April. Mhm. Und wirst du dann schon gleich dort unten bleiben? Ich werde in Djerba bleiben. Ich werde aber immer wieder zurückkommen in meinen Heimatbereich. Also wir werden hin und her fliegen. Wir werden sozusagen Weltenbürger werden. So. Hilde, was für eine tolle Geschichte. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Gerne, wir hören ja wirklich, das weißt du, viele, sehr viele traurige Sachen hier. Ja. Und bei dir ist auch sehr viel Traurigkeit mit drin, aber so viel Zuversicht und Hoffnung. Und ich finde es wunderbar. Beglückwünsche euch und hoffe, dass ihr noch viele, viele tolle Sachen erleben werdet. Ich danke dir, Domian. Und richtiges Glück genießen könnt dann. Ja, ich werde alle Glücksmomente festhalten. Okay. Alles Gute von Herzen, Hilde. Danke. Tschüss. Für dich und deine Sendung auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist Bernd. Bernd ist 70. Guten Morgen. Ja, jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Ja, guten Tag. Schön wäre es, wenn du nicht mit einer Freisprechanlage sprechen würdest. Ja, Moment, ich stelle hier den... Nimm mal ganz einfach den Hörer in die Hand. Jetzt hat er aufgelegt. So soll es natürlich auch nicht. Hätte ich doch besser nichts gesagt. Aber wir versuchen ihn nochmal zu bekommen. Dann machen wir weiter mit Roman. Roman ist 36. Hallo Roman. Ja, hallo. Roman, über was sprechen wir beide? Ja, du hattest ja das Thema Krim angesprochen. Ukraine, ja. Ja, genau. Und darüber wollte ich mit dir sprechen. Wie siehst du denn so diesen ganzen Fall, die ganze Sache? Fragen wir mal so ganz allgemein erst. Also ich habe das so beobachtet, was der Putin so die letzten Jahre so gemacht hat. Also vor ein paar Jahren hat er ja Krieg geführt in Georgien für 5 Tage. Also da ging es ja um Abchasien und um Nord-Süd-Ossetien, ne? Also und da hat er ja schon angefangen, irgendwie Gebiete praktisch von Georgien wegzunehmen. Und jetzt geht er ja weiter und ist jetzt auf der Krim gelandet, ne? Wie man so mitbekommen hat. Ne? Macht dir dieses Vorgehen, auch bezogen auf unser Leben hier in Westeuropa, Angst? Ja, also mittlerweile macht mir das schon Angst, weil ich da so Parallelen auch zu der deutschen Geschichte sehe. Da war ja auch Adolf Hitler in den 30er Jahren. Der hatte ja Österreich annektiert, dann hat er das Sudetenland annektiert und er hat auch behauptet, dass er Deutsche schützen will, ne? Und Putin macht dasselbe und behauptet auch, dass er die Russen in diesen Gebieten schützen möchte, ne? Und es gibt ja auch noch andere Minderheiten, zum Beispiel in Lettland, also ja. Ist ja auch russische Minderheit und das ist ja ein Land, das zur NATO gehört und vielleicht wird er ja dort weitermachen, wer weiß. Also ich bin wahrlich kein Freund von Putin, aber ich glaube, mit den Hitler vergleichen müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein. Dennoch gebe ich dir natürlich recht, dass das schon eine gewisse Assoziation loslöst, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mal so einen Satz gehört, den ich ganz gut fand. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also es gibt immer gewisse Ähnlichkeiten. Natürlich sind die Menschen anders, unterschiedlich. Aber trotzdem sollte man ja aus der Geschichte lernen. Und bei Adolf Hitler hatte man ja sehr lange Zeit, hat man immer nachgegeben, weil man den Frieden bewahren wollte. Zum Beispiel hatte man ihm ja das Sudetenland gegeben, dann dachte man, dass er Ruhe geben wird. Mhm. Und dann 1939 hat er ja dann schließlich Polen überfallen, wie man das ja mittlerweile weiß. Und ich glaube, dass man den Putin, das ist meine Überzeugung, dass man denen eindeutig eine Grenze zeigen müsste. Wie sollte man das machen? Das ist ja nur die große Frage in der westlichen Welt, in der westlichen Diplomatie. Was kann man machen? Man will nichts Militärisches machen. Das würde eine Katastrophe auslösen. Was soll man tun? Also ich bin nicht der Meinung, dass man auf der Krim jetzt einen Krieg mit dem Putin führen sollte, aber ich bin schon der Meinung, dass die westlichen Staaten die Ukraine militärisch unterstützen sollten, dass auch im Notfall auch NATO-Truppen eben in der Ukraine auch stationiert werden müssten. Vorsicht, du weißt, dass wir gerade in Deutschland und die Polen, wir sind die, die am ehesten betroffen sind, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Dann können wir unser schön aufgebautes Berlin, ich will es gar nicht weiter aussprechen. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wenn man mit den alten Leuten redet. Ich habe noch Verwandtschaft, die den Krieg mitgemacht haben. Die nehmen das sehr, sehr ernst, was da gerade vor sich geht. Und die mahnen alle zu ganz großer Vorsicht. Ja, ich weiß das auch. Also ein Teil von meiner Familie ist auch polnischer Herkunft. Und meine Oma wurde ja auch aus Westpolen dann vertrieben. Und das wurde ja der Sowjetunion später zugeschlagen, ne? Und gerade auch die Polen haben eine sehr leidvolle Erfahrung mit den Russen gemacht. Ja. Also auch im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Ich höre so aus all den Fernsehsendungen, die man darüber sieht und was man in den Zeitungen liest, eine große Ratlosigkeit im Westen. Und ich nehme das zum Beispiel sehr ernst, wenn der große alte Ostpolitiker Egon Bahr, ich weiß nicht, ob dir das der Name noch was sagt. Ja, den kenne ich ja. Ja, das war die rechte Hand von Willy Brandt und der die Ostverträge mit eingefädelt hat damals, dass der hoch alarmiert ist und das für eine brandgefährliche Situation hält. Also, ja, ich habe auch das Gefühl zum Beispiel, dass der Putin, das finde ich auch das Gefährliche an ihm. Also, dass der Putin auch so Minderwertigkeitskomplexe hat, weil er ja sehr bedauert hat, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und da ist immer so noch eine Minderwertigkeit da. Mhm. Und das war ja bei Deutschland ja auch der Fall. Und deswegen sind ja diese Kriege ja dann auch entstanden. Und gerade diese Minderwertigkeitskomplex, der beunruhigt mich persönlich. Ja, deswegen finde ich, dass die deutsche Politik da sehr schlau sein muss und sich nicht zu sehr an Amerika orientiert, sondern ich glaube, das ist eine alte politische Weisheit in Deutschland, dass man sich eben auch in den Gegenüber, das ist kein Gegner, die Russen, sondern das ist ja ein Wirtschaftspartner und sind ja auch Freunde geworden in den letzten 20 Jahren von uns, dass man sich eben auch in die Mentalität und in die Befindlichkeiten hineindenken muss und dass man da mit großer Vorsicht rangehen muss. Ja, also Herr Obama kennt diese Mentalitätsgeschichten nicht hier in Europa und in Osteuropa. Der ist auch am wenigsten betroffen, wenn irgendwas passiert. Wir sind betroffen. Ja, ich bin auch manchmal sehr ratlos, was man da so tun soll. Ob man da ob man da irgendwie, dass man durch auch Militär dadurch ihn abschreckt oder ob man da Diplomatie walten lassen sollte. Also da bin ich selber manchmal selber überfragt und ich kann finde den Putin auch als sehr kalt berechnender Mensch. Also ich habe den mal so im Fernsehen gesehen und ich habe das Gefühl, der redet sehr bedacht und sehr überlegt. Also das Gefühl hatte ich schon gehabt bei ihm. Vielleicht kommt ja noch mal die große Stunde von unserem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hervorragende Verbindungen dorthin hat. Vielleicht kann er ja irgendwie etwas moderieren oder etwas arrangieren, ein Gespräch. Ja, der Schröder, auf den Schröder bin ich nicht so gut zu sprechen. Der wurde doch gekauft von diesem Putin. Also der ist doch bei Gazprom im Aufsichtsrat. Ja, na gut, das ist jetzt eine Behauptung mit dem gekauft. Anderes Thema. Ja, wenn da jemand ein paar hunderttausend Euro im Jahr bekommt und dann vorher Kanzler war und dann so eine Pipeline zwischen der Ostsee und Deutschland einfädelt als Kanzler und dann später komischerweise im selben Aufsichtsrat steckt, dann kann man ja schon von gekauft reden. Also ich geschenkt. Ja. Sollte es ihm gelingen, einen klugen diplomatischen Faden zu knüpfen zwischen dem Westen und Putin, wäre das eine große Sache. Aber das können wir alle nicht beurteilen, ob er das kann, ob er das will. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Schröder sich positiv einmischen würde. Ich meine, zum Glück hatte er auch die Deutschen nicht in den Irakkrieg geführt. Das ist die eine Sache, die ich ihm wirklich anrechne. Ne? Ja. Also ich höre daraus, was du sagst, Roman, dass du das auch sehr ernst nimmst und dass du in gewisser Weise der russischen Regierung Grenzen gesetzt sehen möchtest, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, das ist nur die Frage, wie man das am geschicktesten macht. Ja, ich weiß, dass der Russland auch sehr abhängig wirtschaftlich auch vom Westen ist. Und wir von denen aber genauso. Und das stimmt. Und wir können vielleicht sogar froh sein, dass jetzt Sommer ist und keine Heizperiode vor uns liegt. Wer weiß, was da noch geschehen würde. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir eher die Gasausfälle ausgleichen können, als der Putin ausgleichen kann, dass er die Ausfälle dann finanziell spürt. So sagen das Wirtschaftsbosse auch, wie ich heute bei Hart aber fair zum Beispiel gesehen habe, da wurde es auch so gesagt. Gut, Roman, ich danke, ich hatte nach eurer Meinung gefragt, vielleicht kriegen wir noch eine andere Meinung, auf jeden Fall morgen bestimmt, wenn es heute nicht mehr klappt. Vielen Dank für deinen Anruf und ich wünsche dir alles Gute, Roman. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und ich freue mich, dass ich mal mit dir geredet habe. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Bernd bleibt verschwunden, dann nehmen wir Laila. Laila ist 26. Hallo Laila. Aber Laila muss bitte den Ton abdrehen vom Fernsehen oder vom Radio. Also ich habe ihn ganz leise gemacht. Ja, aber es wurde mir eben schon gesagt. Bitte ganz abschalten. Ganz abschalten? Den Ton, ja, bitte. Okay. Mann. Liebe Laila, um was geht's? Also, ich habe überdimensionale Schamlippen. Und ich schäme mich dafür. Du hast überdimensionale... Ich wiederhole es nochmal. Du hast überdimensionale Schamlippen. Also du hast zu große Schamlippen. Ja. Ja. Wie groß sind sie denn? Also für mich sehr groß. Ich schäme mich halt sehr, wenn ich Hosengrößen kaufe, zum Beispiel in meiner Unterhosengröße, das ist nicht so, das zwickt dann immer. Und wenn ich zu große kaufe, dann habe ich das Gefühl, die sind nicht richtig verpackt. Ich überlappe die dann so manchmal. Und damit ich mich halt sicher fühle und ich kann mich nicht richtig rasieren zum Beispiel. Oder ich glaube, ich habe einen seelischen Schaden davon oder einen psychischen Knacks, ich weiß nicht. Und hast du denn schon negative Rückmeldungen von Männern bekommen? Ja, was sagen die denn? Oder was hat er gesagt? Also am Anfang war es nicht so. Er hat gesagt, er fand es nicht schlimm. Irgendwann, keine Ahnung, dann hat er angefangen, mich damit halt zu beleidigen. Hat halt immer versucht, mich zu verletzen. Wie hat er dich denn damit beleidigt? Was hat er gesagt? dass sie groß sind und der hat halt also wusste, dass er mich damit verletzen kann und dann, weil ich habe, wenn wir es am Anfang der Beziehung habe ich es halt so gemacht, dass ich das mache ich jetzt zum Beispiel, seitdem ich mich von ihm getrennt habe, wenn ich jemanden kennenlerne, dann mache ich das so, ich lasse meine String an und dann ziehe ich einfach nur den Slip zur Seite und dann lasse ich mich halt von hinten befriedigen. Ja. Was ja auch eine sehr umständliche Form der Sexualität ist und so sollte es ja nicht sein. Ja, schon. Außer diesem Ex, von dem du gerade gesprochen hast, gibt es noch andere Männer, die negativ reagiert haben? Nein, die haben mich nicht so gesehen, wie er mich so gesehen hat. Aber also ist es bei ihm hauptsächlich so bei dir erst zum Tragen gekommen? Ja. Hast du es dir denn mal anschauen lassen von einer Freundin oder von einem Gynäkologen, was die sagen, so objektiv gesehen? Meine Frauenärztin hat gesagt, dass ich das bis zum 21. Lebensjahr ändern könnte, aber hat es sich nicht. Und dann hat sie gesagt, ich müsste, wenn ich das operativ machen möchte, meine Krankenkasse würde das nicht zahlen, müsste ich dann zum Beispiel mich nackig ausziehen und in diese Shows da gehen, dass ich mich dann vor ganz Deutschland zeige, ja, dass ich das dann halt operativ wegmachen lasse. Diese Operationsshows, wo man dann umsonst operiert werden kann. Genau, extrem schön oder sowas. da solltest du nicht hingehen. Nee, würde ich auch nicht hingehen. Aber hat die Gynäkologin denn gesagt, ja, die sind wirklich überdurchschnittlich groß und ich kann verstehen, dass sie das stört? Hat die das so gesagt? Also sie hat gesagt, es gibt mehrere Frauen, die das haben, aber mich stört das extrem, weil ich bin eine sehr kleine Person. Ich bin, glaube ich, 1,60 und ich finde das nicht sehr schön. Ich habe auch Probleme damit. Ich schäme mich wirklich extrem dafür. Ich frage deshalb so genau, weil wenn es wirklich, also objektiv so ist, dass es nun, dass also mehrere vielleicht unabhängige Menschen sagen, dass es wirklich zu groß dimensioniert und man kann verstehen, dass du darunter leidest, dann ist das auch so. Oder ist es vielleicht doch nur so eine Einschätzungsfrage von dir? Das versuche ich gerade rauszukriegen. Meine Frauenärztin sagt, das ist eine Einbildung. Ich habe aber schon eine Freundin gefragt. Sie hat gesagt, sie findet, also ich habe mir ihre angeguckt. Oder wenn ich, sie hat mir zum Beispiel gesagt, wenn du dich damit unwohl fühlst und dass ich mir ein Piercing machen sollte und dass ich mich vielleicht schöner finde untenrum. Aber sie hat die dann gesehen und dann dieser Blick schon allein, ich wollte gar nicht mehr fragen, ich weiß nicht. Ich glaube, sowas wünscht man niemanden. Und die Frauenärztin hat gesagt, das ist eine Einbildung. Ja. Das heißt im Klartext, sie findet die Schamlippen okay, die Frauenärztin. Ja. Würde ich nochmal zu einem anderen Frauenarzt oder zu einer anderen Frauenärztin gehen, um mal eine andere Meinung einzuholen? Ich hatte schon vor, aber ich schäme mich so extrem. Ich will das gar nicht weiter zeigen. Ich habe mir extra eine Frau gesucht. Ich habe jetzt extra eine Frau gefunden. Ja gut, dann findest du auch noch eine weitere. Es gibt noch eine zweite Gynäkologin in Deutschland, glaube ich, wenn man ein bisschen sucht. Nein, weißt du, leider, ich will darauf hinaus, wenn das objektiv ein objektiver Befund ist, finde ich schon, wenn ein Mensch groß darunter leidet, dass man da auch einen operativen Eingriff machen kann. Das kann man ja. Ja. Aber dafür muss das auch wirklich stimmen. Man soll nicht an dir herumschnibbeln, nur weil du das vielleicht so ein bisschen empfindest und du kannst vielleicht deine Einstellung auch wieder nach einer gewissen Zeit ändern. Wenn das wirklich so ist, dann kann man ja dagegen was machen. Hast du dich mal erkundigt, wie teuer so ein Eingriff ist? Ja, das ist sehr teuer. Also, das ist, ich habe mich nicht richtig erkundigt, aber wenn sie mir so jetzt diese Tipps geben, ich könnte mich ja mal da so selbst, wie nennt man das? Ich könnte mich selbst ja mal da hinsetzen, mal fragen und mich beraten lassen. Vielleicht gucken die auch mal und sagen dann Bescheid. Also sagen mir dann, ob das nötig ist oder ob es nicht nötig ist. Ich weiß nicht genau. Aber mein Rat ist, geh nicht und lass dich nicht beraten direkt von einem Schönheitschirurgen. Der will ja Kohle verdienen an dir. Geh zunächst nochmal zu ein oder zwei unabhängigen, ganz normalen Gynäkologinnen. Du gehst lieber zu einer Frau, kann ich dann auch verstehen. Mal sehen, was die sagen. Und dann kann man den nächsten Schritt planen. Wenn du zu einem Schönheitschirurgen gehst und der nicht ganz seriös ist, besteht immer die Gefahr, der rät dir zu einer Operation, weil er natürlich Geld verdienen will. weißt du? Ja, ja. Liebe Laila, jetzt ist unsere Sendung vorbei. Also, geh bitte nochmal zu einer anderen Frauenärztin oder vielleicht sogar zu zwei Frauenärztinnen. Je mehr Meinung du kriegst, desto besser. Okay? Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford. Und ihr Lieben, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen mehr über Russland und die Krim sprechen. Aber an sich ist es eine freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Bis morgen.